Messehaus am Markt, muss man sich vorstellen. Ja, zentralster Platz. Und auch von vielen Leuten gekannt. Und gleichzeitig im Haus eine Modellbahnausstellung. Und dann offene Türen, wo die Leute scharenweise neugierig reingegangen sind. Sechs Künstler mieten im Spätherbst 1984 eine Etage im Messehaus am Leipziger Markt und stellen ihre Arbeiten aus. Ohne Genehmigung der Behörden. Lutz Dambeck, Hans-Hendrik Grimling, Günther Fierit, Frieda Heinze, Günther Hunyad und Olaf Wegewitz sind der staatlichen Kontrolle und Gängelei überdrüssig. Sie überwinden Angst und vorauseilenden Gehorsam. Auf 627 Quadratmetern zeigen sie drei Wochen lang ihre Bilder, Plastiken, Installationen. Im Hintergrund laufen Platten der Rolling Stones, die Günther Fierit aus dem Westen mitgebracht hatte. Die einen sehen in der Ausstellung die Konterrevolution, die anderen sind begeistert. Zu letzteren gehört der Kunstwissenschaftler Christoph Tannert. Das Gästebuch musste nachgelegt werden, ja, weil die Gästebücher voll geschrieben wurden. Die Leute kümmerten sich um diese Dinge, sie nahmen die Auseinandersetzung wahr und sie haben natürlich in erster Linie ihre eigenen Probleme und das verhandelt, was sie da gesehen haben. Sie haben ja nicht über Kunst gesprochen in erster Linie, ja, aber über das, was so an der Lust, die Fenster zu öffnen, wegzufliegen, sich frei zu machen oder der tägliche Frust in der Arbeitsmühle der sozialistischen Produktion und so weiter. Das alles steckte ja irgendwie als Erfahrungsschatz in der Ausstellung. Das wurde dann auch im Gästebuch reflektiert. Eigensinn und Eigenart. Der erste Leipziger Herbstsalon 1984 und seine Folgen. Von Doris Liebermann. Der Herbstsalon 84, der war für mich selber ein sehr besonderes Ereignis hier in Leipzig. Ich war gerade frisch nach Leipzig gekommen, wollte hier als junger Mensch leben. Und dieser Herbstsalon, das war für mich eine große Entdeckung und hatte auch einen starken Eindruck, weil es halt so eine vollkommen andere Kultur und Kunst zeigte, wie wir sonst im öffentlichen Raum auch sahen und erlebten. Gesine Oltmanns von der Stiftung Friedliche Revolution in Leipzig. Die Pfarrerstochter wuchs im Erzgebirge auf, sie wollte Biologie studieren. Weil sie sich weigerte, am neu eingeführten Wehrkundeunterricht in der Schule teilzunehmen, wurde ihr ein Studienplatz verweigert. In Leipzig schlug sie sich mit verschiedenen Jobs durch. Das war irgendwie, ja, wie wenn so ein Vorhang des staatlichen Kunstbetriebes zerriss, ja. Also es öffnete sich ein vollkommen neuer Blick auf eine Kunst, eine freie Kunst, die mit sehr viel Selbstbewusstsein und vollkommen anderer Intensität für mich zu sehen war. Die sechs Künstler waren zu dieser Zeit keine Unbekannten mehr. Sie hatten an großen Ausstellungen teilgenommen. Frieda Heinze, Lutz Dambeck und Hans-Hendrik Grimling hatten die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst absolviert. Günther Fierit war vom Studium relegiert worden. Günther Hunyad und Olaf Wegewitz waren Autodidakten. Wir haben uns ja in dem Sinne, als wir die Einladung verschickt haben, im Grunde genommen nie politisch geäußert, dass wir jetzt gesagt haben, wir machen hier eine Ausstellung gegen die DDR oder sowas. Das war ja völliger Blödsinn, das war uns ja auch abwegig. Uns ging es ja auch wirklich um die Kunst, ne? Und dass die Kunst natürlich in bestimmter Form Ausdruck ist und dass der Staat Angst hat vor bestimmten Ausdrucksformen. Damals der DDR-Staat ist ja vielleicht heute auch so, ne? Das war sekundär eigentlich bei unserem Denken in dem Fall. Das war eben einfach so. Mit der Größe haben wir ja gelebt. Das war ja einfach eine Größe, die immer da war. Die Ausstellung ist mutig und macht Mut. Bitte noch mehr Mut zeigen. Es war sozusagen ein Meilenstein auf dem Wege zur Implosion in der DDR. Und zwar ein Meilenstein im Bereich der bildenden Kunst. Man ließ sich nicht mehr alles gefallen. Und auch die Titel mancher Werke, die waren so deutlich formuliert gegen die herrschenden Verhältnisse, dass man wusste, hier steht etwas auf. Und mein Zweifel war groß, ob es einen zweiten Herbstsalon geben würde. Die Hoffnung war da, aber dann war auch der Zweifel. Und im Grunde hat sich der Zweifel damals noch bestätigt. Es gab ja keinen zweiten Herbstsalon. Heinz Klunker, damals Redakteur des Kölner Deutschlandfunks, reiste im November 1984 zur Dokumentarfilmwoche nach Leipzig. Alljährlich zog sie viele Gäste aus dem westlichen Ausland an. Zufällig geriet Klunker in die ungewöhnlich farbenprächtige, anarchisch wirkende Kunstlandschaft in der ersten Etage des Messehauses. Das Problem war ja immer, dass diese ganzen Dinge keine Öffentlichkeit hatten. Und die Öffentlichkeit wurde mit dem Herbstsalon hergestellt. Es war eine verdeckte Öffentlichkeit. Es war eben eine Öffentlichkeit, die nicht als eine Öffentlichkeit öffentlich wahrgenommen werden sollte. Das heißt also, es gab eben keine Termine, es gab keine Plakate. Es gab in ganz Leipzig kein Plakat auf diese Ausstellung. Nicht. Aber die Mundpropaganda hat da funktioniert. Und vor allen Dingen das Verdienst dieser Ausstellung ist wirklich nicht hoch genug einzuschätzen. Und das Verdienst ist, dass es sie vom ersten bis zum letzten Tag gegeben hat und dass Leute es sehen konnten. Und dass Leute sich äußern konnten. Und zum Beispiel bei diesen Texten im Gästebuch, da war eben auch keine Anonymität. Die Leute haben sich durchaus dazu ihren Meinungen bekannt. Also das fiel auch auf. Ich glaube, es ist schon ein Beweis dafür, dass die Angstmaschinerie des Systems nicht mehr funktionierte. Also man entzog sich dieser Angst mit so einer Ausstellung. Sollte man öfter machen, um die Gedanken unserer jungen Künstler kennenzulernen. Ganz toll. Am besten gefiel uns das grüne Fahrrad mit den roten Luftballons und den Aquarien auf dem Gepäckständer. Die Künstler leben heute an unterschiedlichen Orten. Der Filmemacher Lutz Dambeck wohnt in Hamburg und lehrt als Professor für neue Medien an der Hochschule für bildende Künste Dresden. Der Maler Hans-Hendrik Grimling ist Professor für bildende Kunst an der Berliner Technischen Kunsthochschule. Olaf Wegewitz, Frieda Heinze und Günter Hunyat sind freie Künstler. Olaf Wegewitz lebt in einem kleinen Dorf im Vorland des Harzes. Frieda Heinze in der Nähe von Oschatz. Günter Hunyat ist in Leipzig geblieben. Günter Fierit starb 2010 in Puchheim bei München. Die Erinnerungen der Künstler sind disparat, die Objekte verstreut. Und der erste Leipziger Herbstsalon durch den internationalen Hype um den Malerstar Neo Rauch und die neue Leipziger Schule in Vergessenheit geraten. Das soll sich ändern. Im Herbst will die Stiftung Friedliche Revolution in Leipzig an ihn als bedeutsames Kunstereignis erinnern. Die legendäre Ausstellung ist in einem Dokumentarfilm von Lutz Dambeck, in Texten von Hans-Hendrik Grimling und auf vielen Fotos dokumentiert. Momentaufnahmen der Künstler, der Bilder, Skulpturen, Installationen. Auf einem Foto ist das Zeichenklavier zu sehen, das Olaf Wegewitz und Frieda Heinze konstruiert hatten. Schlug man auf die Tasten, malten Bleistifte ein Muster auf eine Papierrolle. Ein beliebtes Objekt bei den jüngeren Besuchern. Ebenso wie der grüne Spielautomat, ein ausrangiertes Stück der Leipziger Kleinmesse, der auf dem Atelierboden von Frieda Heinze verstaubt. Im Prinzip müssen reparieren. Das ist. Kennen Sie sowas nicht? Nö. Das ist aus Amerika. Das ist sogenannter einarmiger Reiser. Man hat hier massenweise Geld reingesteckt und wenn hier also eine bestimmte Konstellation von Symbolen erschienen, ist was freigegeben worden, dass hier unten wieder ein bisschen Geld rauskam. Das konnte man dann wieder reinstecken. Also das ist der personifizierte Konsum. Der gebürtige Leipziger bewohnt seit Anfang der 90er Jahre einen großen Gutshof in der Nähe der Stadt Oschatz. Ein imposantes, zugleich märchenhaft verwunschenes Refugium mit mehreren großen Arbeits- und Atelierräumen. Dort hat Frieda Heinze Tücher und Filze aufgehängt, die über und über mit bunten Piktogrammen und skurrilen Figuren bemalt sind. Ähnlich denen, die damals im Herbstsalon ausgestellt waren. Es gab sozusagen also noch die Besonderheit während der Ausstellung der 3 Wochen, dass jeder in der Ausstellung ein bisschen gearbeitet hat. Ich habe dort meinen Arbeitstisch, wo ich also gemalt habe und auch für das Unaluto gezeichnet habe. Nicht nur ich, andere auch. Und wir waren also immer präsent, wir haben uns immer mit den Leuten auseinandergesetzt. Es wurden auch manchmal Trupps von jungen Leuten hingeschickt, die also irgendwie provozieren sollten. Und es ließ sich auch immer ganz leicht umdrehen. Wir sind sozusagen als unsere Fans rausgegangen. Das war eigentlich schön. Also es sind Freunde. Es sind Freunde, die zusammengewachsen waren, weil sie ja immer dieses Schlagwort im Kopf und nicht so häufig ausgesprochen im Anbetracht der Ereignislosigkeit. Also man fand das alles tröge und müde, noch nicht so gleich veränderungswürdig, also nicht wie die Bürgerrechtler schon sozusagen an die Wurzel gehend, sondern man fand das einfach nur uninteressant. Man wollte was Spannenderes machen. Also aus dieser Sehnsucht heraus hat man sich gefunden und hat sich Projekte ausgedacht. Aber im künstlerischen Ansatz selbst jetzt wieder, was man vom Bild glaubt, verstanden zu haben, was man außerhalb des Bildes, wie Dambeck, der das Bild nicht negiert hat, aber über das Bild hinaus wollte, wie im Westen die ganzen Beuys-Schüler oder Beuys selbst, das waren alles unterschiedlichste Positionen. Hans-Hendrik Grimling stellte nach dem Herbstsalon einen Ausreiseantrag und lebt seit 1986 in West-Berlin. Hunert konnte ja auch nicht reisen, aber das ist eine ganze Sekundärquelle. Seine Bücher drehten sich immer um Skulpturen aus der dritten Welt oder so. Also Heinze war ein ganz romantischer, fast bunter, farbiger Erzähler. Wegewitz ein großer Naturphilosoph, der ganz weit zurück zu Anfängen geht der bildenden Kunst, die dann noch im Dienste einer Naturanschauung stand oder wirklich nicht sich heraushob, Kunst sein zu wollen, sondern eigentlich nur semiotischen, also im zeichenhaften Sinne etwas Wissenschaftliches besetzen wollte, also noch nicht Kunst sein wollte. Aus der Ecke kommt der Wegewitz. Fieret und ich, wir kamen schon immer noch aus der traditionellen Ecke, das Bild noch dehnen zu können im Sinne der expressionistischen Ismen. Also wir dachten noch nicht, dass es zu Ende sei. Wir dachten nicht, dass alles schon gesagt sei in dem expressiven Duktus. I am waiting, I am waiting, oh yeah. Hans-Hendrik Grimlings Beitrag im Katalog des Herbstsalons ist eine Fotokollage mit dem Titel »So einfach brauche ich Blau nicht als Wasser zu begreifen«. Sie zeigt ihn bei einem opulenten Frühstück, das er in der Badewanne einer Leipziger Dachwohnung einnimmt. Auf die Collage hat er geschrieben: »Früh schon manches gezeigt, Bilder, Gedanken und Wunden. Die Erde, die Kugel ist eine Scheibe, eine Scheibe. Ich kann nicht sagen, wie sehr meine Augen nach draußen mitarbeiten. Gesehenes kann ich nicht bewusst umsetzen. Das ist eine Folgeerscheinung, Konflikt zwischen draußen und mir. Für die Ungläubigkeit den Erscheinungen gegenüber die zwanghafte Vorstellung und Suche nach dem eigenen Vorhandensein in ihnen.« Leipzig war der Ort erster Emanzipation, war die Station ersten wirklichen Scheiterns. In der Stadt fand Welt statt, auch wenn sie immer wieder enger wurde. Grimling kam mit 23 Jahren nach Leipzig. Er hatte schon ein Jahr lang an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden studiert. Dort lernte er Günter Fieret kennen, der später auch nach Leipzig ging. Dann kam auf einmal der Dambeck dazu als so eine Art Intellektueller, auch wieder von Quellen gespeist, die mir noch nie in den Sinn oder in die Hand kamen. Der kannte schon Filme von Alexander Kluge, wusste ich nichts davon. Und der war schon auf dem Weg, Filmer zu werden, baute kleine Figuren, die Flügel hatten, kleine Häckslein, kleine trollartige Figuren, die Flügel hatten. Leipzig war attraktiv. Auf den Messen ließ sich gut Geld verdienen und viele Westbesucher kamen in die Stadt. Für Kunststudenten wie Frieda Heinze war die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst ein Magnet. Sie galt als Aushängeschild für eine moderne DDR-Kunst. Es gab eine Einengung ideologischer Art, das ist klar. Also ich habe mich in der Zeit mit Surrealismus und Impressionismus über die Bühne gerettet. Und naja, Surrealismus einfach also war faszinierend, damals, heute nicht mehr so, sozusagen dieser queren Denkweise, die einem ständig begegnet ist, auch begegnen zu können. Das war sozusagen meine Methode, sozusagen das Studium zu überstehen. Dass es verlogen war, habe ich gemerkt. Und ich habe auch gemerkt, dass es sehr, sehr verbindet. verbittert gemacht wurde. Also dass da keine Poesie mehr dahinter steckte, sondern eine tiefe Verbitterung den anderen gegenüber, die was anders machen wollen. Ne? Und dass man die eigentlich immer aus dem Weg haben wollte, wenn das ging. Und da hat man eben auch eben die Reglements entsprechend gemacht, weil man hatte ja die Macht, Reglements einzuführen. Und dann hat man versucht, mit diesen Reglements natürlich das einfach alles beiseite zu drücken. Ne? Der Künstlerpoet Olaf Wegewitz lebt schon seit DDR-Zeiten in einem Dorf im Hü, einem Höhenzug nördlich des Harzes. In den vergangenen Jahren hat er zusammen mit seinem Sohn zweimal Deutschland durchwandert, einmal längs und einmal quer. Als Ergebnis der ungewöhnlichen, strapaziösen Wanderung entstand ein 100 Meter langes Bild mit Impressionen von dieser Reise. Olaf Wegewitz wurde 1949 in Schönebeck geboren. Nach Leipzig kam er nach einer Schlosserlehre und dem Armeedienst, um Künstler zu werden. Er nahm Malunterricht, beschäftigte sich mit dem Bauhaus, Oskar Schlemmer, Johannes Itten und begann sich mehr und mehr für das Material zu interessieren, vor allem für Papier. Seinen Lebensunterhalt verdiente er damals als Plakatankleber. Und das Kleben gab mir natürlich auch die Gelegenheit, das war immer ganz gut. Ich konnte dann auch die einzelnen Künstler besuchen, die mich interessiert haben. Ich war zum Beispiel bei Gerl Schlesinger unheimlich viel im Atelier. Wir haben immer was ausgemacht, wenn ich unterwegs war, wenn ich vorbeikommen konnte. Und dann habe ich mich zu ihm ins Atelier gesetzt und wir haben uns dann unterhalten oder ich habe ihm was gezeigt. Er kam zu mir und bei Hunyad war es auch ungefähr so. Wenn ich in der Klebertour da war in der Nähe, bin ich eben auch mal reingegangen auf den Tee. Das war ganz gut. Und durch die beiden lernte ich dann ziemlich schnell Frieder Heinze kennen, Lutz Dambeck und Hendrik vor allen Dingen auch. Ne? Die waren ja alle immer zusammen irgendwie. Naja, und da gab sich das mal so einen Begriff von der Kunst langsam kriegte durch die vielen verschiedenen Künstler, mit denen ich dann zu tun hatte. Ne? Es war nicht einfach, als freier Künstler in der DDR zu leben. Nur wer Mitglied im Verband bildender Künstler war, bekam eine Steuernummer. Erst diese legitimierte einen Künstler dazu, seine Werke verkaufen und somit frei arbeiten zu können. Die Ateliers wurden vom Verband vergeben, die Ausstellungen über diesen organisiert. Olaf Wegewitz' Bewerbung um Aufnahme in den Verband lehnte die Leipziger Sektionsleitung Malerei Grafik wegen abseitiger Bildfindung ab. Seine abstrakten, naturphilosophischen Arbeiten entsprachen nicht dem sozialistischen Realismus. Erst nach einer erneuten Bewerbung wurde Wegewitz in den Verband aufgenommen. Mit einer Stimme Mehrheit. Wir waren alle Verbandsmitglieder. Ich war sogar eine Zeit lang der Meinung, man müsste die Verbandsstrukturen nutzen. Man müsste sich in Leitungen hinein profilieren oder hinein intrigieren gar. Aus der heutigen Sicht eine Infizierung eines Krankheitszustandes, der zur Folge hatte, dass man im Grunde als Opportunist durchs Leben schaukelt. Hans-Hendrik Grimling, Frieda Heinze und Günter Hunyad ließen sich in die regionale Sektionsleitung Malerei Grafik des Verbandes Bildender Künstler in Leipzig wählen. Damit konnten sie bei der Vergabe von Aufträgen und über Ausstellungsbeteiligungen mitentscheiden. Noch glaubten sie, etwas bewirken zu können. Sie regten Künstlergespräche an, gaben fliegende Blätter heraus und sammelten Unterschriften gegen die ungleiche Genehmigungspolitik von Westreisen. Diese Strukturen hatten zur Folge, dass der sich dort am heimischsten fühlte, bei Zeiten seinen Individualismus aufgegeben hatte und im Grunde nur fortlief, in diesen Strukturen Karriere zu machen und im Grunde an eine angepasste Figur zu sein. Das konnte man hin und her schieben. Man konnte diese Situation des Geldes wegen oder eben dieser sozialen Sicherheit wegen toll finden oder auch als bequemes Versteck finden und so tun, als könne man dann in seiner Kammer, in seinem Atelier vor sich hin produzieren für andere, so wie ich mich eben empfand, die einfach anderes Temperament hatten, andere Unruhen, andere intellektuelle Unruhen, waren diese Einbettungen Gefängnisse, Drangsalierungen, Stumpfheiten oder eben Abstumpfungen. Eigener Sinn, eigene Art, Minderheit, Ghetto, Sanktionen, betroffen, Angst. Leipzig, DDR, November 1984. Der hohe Rang, den die Kunst in der DDR hatte, war ja auch der, dass die Kunst in dem Sinne dort plötzlich eine Funktion bekam, die Menschen sozusagen, wie Kultur ja überhaupt so eine Funktion hat, gruppierte um was Bestimmtes, ne? Also um eine Form oder eine Sprache gruppierte, dass sie glaubten oder dass es vielleicht auch wirklich so war, dass sie sich mit ausdrücken konnten mit der Sprache. Also wer nicht wagte, sich auszudrücken, der war natürlich froh, wenn einer da war, der sprach. Und dann mussten sie natürlich nach der Sprache suchen, die ihrer Sprache identisch war. Und das war in der Kunst ja oft so, in diesen verschiedenen künstlerischen Strömungen und Formen kam ja eine Sprache zutage. Und der haben sie sich angeschlossen, der Sprache. Und damit hatten sie das Gefühl, sie nehmen teil an dem Prozess, an diesem sich äußern. Das war einfach so. Also nicht nur rein ästhetische, sondern es war eben auch, man wollte was ausdrücken, man wollte was auch bewirken damit. Ja. Jenseits der Hochschule etablierte sich eine alternative Szene in Leipzig. Sie war auch von Absolventen der Kunsthochschule geprägt, die gegen die geistige Enge und das Eingesperrtsein in der DDR rebellierten. Zu diesem Künstlerkreis gehörte Hans-Hendrik Grimling. Man spielte Fußball, man trank und feierte. Aber immer mehr wuchs das Bedürfnis, daraus mehr zu machen, als nur lustig zu sein und interessant zu sein. Man wollte eine andere Wichtigkeit bekommen für seine Unruhe, für seine Gedanken. Und das, was uns einfiel am Anfang, waren erstmal kleine Editionen zu machen, Gemeinschaftsarbeiten zu machen. In den Editionen tauchten schon Sehnsüchte auf nach flugblattartigen Bemerkungen, nach Texten, die eben über das Spiel hinaus davon reden sollten, bleib bei dir oder sei du selbst und lass dich nicht biegen. Also schon mit kleinen Sehnsüchten nach Aufruf, Sehnsucht nach Veränderung oder nach Aufforderung um Eigensinn. In Leipzigs grünem Vorort Stötteritz gründete Günter Huniert 1980 den Plastikgarten Stötteritz. Ein Freiluftatelier, in dem Ausstellungen stattfanden. Huniert ist der älteste der Gruppe. 1939 in Böhmen geboren, kam er als junger Mann nach Leipzig, um Heimerziehung zu studieren. 10 Jahre lang arbeitete er als Pädagoge, bis er sich entschloss, in das freie Künstlerdasein zu wechseln. Als einziger der 6 gehörte er der Partei an. Seit Mitte der 70er Jahre war er mit den anderen Erfindern des Herbstsalons an Kunstprojekten beteiligt, die an der Zensur scheiterten. Wir haben natürlich erstmal resigniert. Die Verzweiflung wurde immer größer, die Leute wurden älter. Die Abweisungen von Auslandsreisen. Der Hendrik wurde vom Flughafen abgeholt, als er bereits eine Reise genehmigt hatte. Andere flogen aus Auslandsausstellungen raus. Ich war nach Belgien eingeladen zu dem Projekt, was der Jan van Hött dort immer gemacht hatte, in einer Kleinstadt, wo die Häuser gestaltet wurden. Also immer mit dieser Begründung, wer fährt oder wer teilnimmt an einer Ausstellung, das bestimmen wir. Das Freiluftatelier war ein beliebter Treff- und Anlaufpunkt. Hier wurde im Sommer 1984 die Idee für die Ausstellung geboren. Konspirativ und frei nach Herbert Waldens erstem deutschen Herbstsalon in der Sturmgalerie 1913. Walden bezog sich damals auf den Pariser Salon d'Automne, der seit 1903 jährlich stattfand und 1905 durch eine Matisse-Ausstellung berühmt wurde. Der Pariser Salon blieb bis in die 50er Jahre hinein eine wichtige Ausstellung avantgardistischer Kunst. Die Herbstsalon-Idee entstand also allmählich. Wir hatten es dann satt, diese kleinen Editionen weiterzumachen oder diese Gemeinschaftsarbeiten. Das ging uns selbst auch auf, und er war uns nicht wirkungsträchtig genug, war uns nicht spektakulär genug und war auch nicht so provokant, dass man wenigstens das erreichen konnte, was in diesem hermetischen Raum ja doch eine gewisse Aufregung bedeutete oder Wichtigkeit bedeutete, nämlich wenigstens vom Staat verboten zu sein. Das eigensinnige Kind. Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen. Und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein. Und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Der Filmemacher Lutz Dambeck wählte dieses Märchen der Gebrüder Grimm für sein Herakles-Konzept, ein Gesamtkunstwerk, für das er jahrelang Collagen, Malerei, Filme und Texte zusammentrug. Im Herbstsalon stellte er Mediencollagen der frühen Fassungen aus. Herakles, Nietzsches Übermensch und Das eigensinnige Kind sind Metaphern für Dambecks Auseinandersetzung mit deutscher Diktaturgeschichte. Die Staatssicherheit registrierte sehr wohl, dass der Künstler auch Formen der Unterdrückung in der Diktatur des Proletariats meinte. Das abgedruckte Märchen vom eigensinnigen Kind stellt einen ideologischen Kern des ganzen Projekts, ja das Programm der Gruppe überhaupt dar. Es wird mehrfach anderswo zitiert, auch bei den Aufführungen mit Film, Tanz, Musik etc. Obwohl nicht direkt nachweisbar, ist doch eindeutig mit dem Kind der Künstler gemeint. Welche gesellschaftlichen Kräfte die Mutter vertritt, ist nicht schwer zu erraten. Dass man der Kunst Bedeutung verschaffen muss, das fand ich eigentlich immer das Interessanteste an dem Herbstsalon. Dass wir einerseits eine politische Größe dadurch waren, aber in erster Linie auch eine Größe meines Erachtens, die der Kunst auch versuchen wollte, Bedeutung zu verschaffen. Ne? Wir haben richtig uns um Kunst gestritten, wir haben uns um formale Dinge gestritten, wir haben uns auch um Plätze gestritten. Ne? Das war ganz normal, das gehörte einfach dazu. Und das war aber unheimlich fruchtbar, die Atmosphäre. Ne? Und es hat eindeutig von außen wie eine Kraft ausgesehen, gegen die man ganz ernsthaft und stark gegenhalten muss. Weil man Angst davor hatte, dass da sich was entwickelt, was vielleicht Folgen hat. Also dass es jemand nachmacht zum Beispiel. Ne? You can't always get what you want. Der Dauerkonflikt rieb sie auf. Einerseits die sicheren Aufträge des Künstlerverbandes, andererseits die Rebellion gegen staatliche Hierarchien, gegen Enge und Eingesperrtsein in der DDR. Bis dann der Punkt gekommen ist, wo sozusagen, also so habe ich das gesehen, aus meiner Sicht, wo eine Entscheidung fiel, die mit Tatsachen zusammenhingen. Also wo zum Beispiel der Günter Hunert gesagt hat, es gibt die Möglichkeit, ein Messehaus zu mieten. Jeder Briefmarkenverband, jeder Karnickelzüchterverein, jeder Hühnerzüchterverein konnte sich das Messehaus am Markt binden. Und wir waren ja juristisch eigenständige Personen als Mitglied des Verbandes. Natürlich mussten wir angeben, welcher Organisation wir angehören. Und daraus wollte man dann etwas Juristisches machen. Ihr habt den Bund bildender Künstler, ihr hättet uns informieren müssen. Da haben wir gesagt, nee, das müssen wir gar nicht. Und damit war natürlich eine Situation geschaffen, die aus diesem theoretischen Ausstellungsmachen und Ideen machen und Projekte schmieden einfach heraus musste. Da musste ja entschieden werden, machen wir das oder machen wir das nie. Und die Entscheidung hing ja nicht nur daran, grundsätzlich eine Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung hing ja eigentlich auch am Geld. Das muss man ja einfach auch mal so sagen, dass es ganz teuer war. Der Herbstsalon war eine ganz teure Aktion, in die wir reingelaufen sind, ohne dass wir wussten. Jeder Einzelne, ich denke jeder Einzelne von uns, egal wie wir da situiert waren mit dem Geld in der Zeit, für den war das eine finanzielle Entscheidung, ein Risiko, also mit Schulden zu leben. Die Miete betrug 12.000 Mark. Jeder Künstler musste 2.000 Mark vorfinanzieren. So viel verdiente nicht jeder mit seiner Kunst. Als Hunyadt und Grimling mit dem Messeamt den Vertrag über die Ausstellungsräume abschlossen, weckten sie bei den Vermietern den Eindruck, sie handelten im Auftrag des Verbandes bildender Künstler. Es war die einzige Chance, das Monopol der Kulturbürokratie zu unterlaufen. Mit diesem Druckschluss haben wir spekuliert. Das war unser kleines Piratenstück und das hatte funktioniert. Wir haben also den besten Ort am Platz oder in der Stadt bekommen, den prädestiniertesten Ort auch fürs Land. Dort war immer die Buchmesse. stationiert. Und in der Zeit, wo wir das geplant hatten, fand auch die Dokumentarfilmwoche, also die wenigen Zeiten, in der die Stadt internationalisiert sich bewegte durch Gäste und Besucher. Mit dem Lastwagen eines befreundeten Schrotthändlers wurden die Arbeiten zum Messehaus gefahren. Der Aufbau der Ausstellung war nicht einfach. In die Wände durften keine Nägel geschlagen werden. Im Grunde genommen war alles verboten, was uns ermöglicht hätte, eine ganz normale Ausstellung aufzubauen. Und das war natürlich dann dadurch auch interessant, weil wir uns natürlich Gedanken machen mussten, wie geht das? Und da haben wir ein Spannsystem, das habe ich damals hier von dem Schlosser bauen lassen. Wir haben dann praktisch so Schellen um diese Säulen gelegt und haben dann Seile gespannt. Und von den Seilen konnte man dann natürlich auch was runterhängen, das ging. So ergab sich eigentlich eine ganz interessante Ausstellung dadurch, war es wirklich gut einfach. Der Raum war sozusagen völlig besetzt von uns. Es war einfach ein Klang im Raum, der war verunsichernd. A, durch die Größe der Bilder von Grimling, B, durch das Gewusel dieser abstrakten oder minimierten oder floskelhaften Zeichenwelt, die bei Heinze und Wegewitz mit den Kürzeln auftauchte, auch bei dem Abstraktionsgrad von Fierit. Der hatte ja die Vision, oder nein, nicht die Vision, sondern den Frust, in Technologistan leben zu müssen. Ja, wo also ein starkes Regime Menschen zu Maschinen macht. Und das passte natürlich wunderbar auf die DDR im Orwellschen Kostüm. Das sahen ja die Leute. Da musste man ja keine große Interpretation anbieten. Das lag ja alles offen zutage. Es war ja auf der Leinwand verewigt. Oder diese abstürzenden Fluggestalten, die da müde vor sich hin hockten, diese wie Krähen vom Himmel gefallenen Figuren bei Grimling oder auch Schultermitte und diese stürzenden. Man hatte vorher das eine oder andere Bild oder ähnliche Bilder von Grimling auch in den Kunstausstellungen schon sehen können, aber nicht in dieser Breite. Als die Künstler Einladungskarten verschickten, erfuhren auch SED und Verbandsfunktionäre vom Herbstsalon. Aufgeregt riefen sich die Genossen an und versuchten, die Ausstellung zu verhindern. Die Drähte zwischen dem Verband bildender Künstler in Leipzig und dem Präsidium in Berlin, zwischen der SED-Bezirksleitung Leipzig und dem SED-Zentralkomitee liefen heiß. Bernhard Heisig, Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, sollte im Auftrag der SED-Bezirksleitung beim Zentralkomitee der Partei in Berlin eine Klärung erzielen. Inzwischen bekam der Generaldirektor des Leipziger Messeamtes den Parteiauftrag, den Mietvertrag mit den Künstlern fristlos zu kündigen. Dem war offensichtlich klar, er hat den Vertrag unterschrieben, wir haben den Vertrag unterschrieben, der Vertrag hat Rechtskraft. Und wenn wir ernst machen, gibt es zumindest einen Aufschub für uns. Also er kann uns nicht gleich zumachen. Er muss dann über staatliche Behörden sozusagen, also sprich über die Polizei, hätte er sozusagen dann eine Schließung bewirken müssen. Und das hätte natürlich Aufsehen erregt. Also wir haben ihm deutlich gemacht, nur eine Schließung geht über die Polizei. Es geht nicht anders. Ne? Und ich denke mal, das war der Punkt. Und dann musste der Verband ja irgendwie Stellung dazu beziehen. Und da haben die, glaube ich, gerührt, einen Kompromiss zu finden. Und das gab ja dann auch einen Kompromiss, der für uns kein Problem war, aber der trotzdem eben seltsam war, der Kompromiss. Da eine mögliche Schließung dieser Ausstellung einen größeren politischen Schaden zur Folge gehabt hätte, wurde in Abstimmung zwischen dem Zentralkomitee der SED-Abteilung Kultur und dem Zentralvorstand des Verbandes Bildender Künstler der DDR die Entscheidung getroffen, dass sie als Werkstattausstellung durchgeführt wird und im Nachhinein durch den Verband Bildender Künstler der DDR sanktioniert wird. Es wurde an höchster Stelle darüber diskutiert, ob man die Sache schließen kann, wie man der Sache beikommen kann. Denn jedwede Selbstständigkeit, vor der hatte man Angst oder hatte Angst vor deren Wirkung. Das war das Irrsinnige. Und man hatte überlegt, wenn man es verbietet, wurde es das alte Lied, da wurde es eben da eine Legende oder wird die Legende noch stärker oder was auch immer. Man hatte erkannt, Verbote bringen eben dann doch die Sache eher noch in eine westliche Attraktivität. Und haben es dann erlaubt mit ein paar Einschränkungen, haben es dann laufen lassen. Wir sollten angeblich nur 6 Besucher pro Tag da haben und so. Aber wir hatten es froppenvoll. Wir haben es ja ausgetrickst. Das war ein kleiner Erfolg, ja. Ein kleiner Erfolg. Christoph Tannert ist heute Geschäftsführer und Projektleiter für Bildende Kunst am Berliner Künstlerhaus Bethanien. Auch er stammt aus Leipzig. Damals war er Sekretär der Arbeitsgemeinschaft Junge Kunst beim Zentralvorstand des Verbandes Bildender Künstler in Ost-Berlin. Wegen seiner unorthodoxen Ansichten wurde er 1984 fristlos aus dieser Funktion entlassen. Ich habe gesehen, welches Erstaunen es gab bei Besuchern, so in der Art, ja, ist denn das erlaubt, was die hier zeigen? Und was soll denn das? Und wie habe ich mir das denn zu erklären? Man merkte, dass bei den Besuchern ein Freiheitsimpuls gefühlt wurde, mit dem sie selber noch gar nicht umgehen konnten. Was später mal als Gefühlsstau beschrieben worden ist, das schien dort schon irgendwie wie bei den Löchern im Käse durchzupfeifen. Die Leute, die da standen, waren konsterniert, weil sie diese Art von Kunst bisher nicht gesehen hatten und sich wunderten, dass es sowas in der DDR gab und dass das eben in einem Messehaus so gezeigt wurde. Denn die gingen ja davon aus, dass es eine höchst offizielle Ausstellung war. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses sich da hineinbegeben in diese andere Form der Kunst, dass das für manche schon ein eigener Schritt war. Ich denke auch, dass das möglich war, ja, dass man diesen großen Raum in der Innenstadt okkupierte mit einer vollkommen eigenen individuellen Kunst. Das war wirklich ein ganz außergewöhnliches Ereignis. Und das hatte eben Folgen. Gesine Oltmanns war es, die gemeinsam mit der Malerin Katrin Hattenhauer 5 Jahre später, am 4. September 1989, das berühmte Transparent mit der Aufschrift »Für ein offenes Land mit freien Menschen« nach einem Friedensgebet vor der Nikolaikirche entrollte. Vielen gilt diese Aktion als Auftakt der großen Leipziger Montagsdemonstration. Ihren Mut bezog Gesine Oltmanns auch aus den Erfahrungen mit dem ersten Leipziger Herbstsalon. Also ich denke, das hat eine ganze Menge bewirkt, auch wenn es eine kurze Phase war. Eben auch für Menschen, die vielleicht da eher skeptisch oder noch ängstlich agierten. Der Herbstsalon wurde ein riesiger Erfolg. 10.000 Besucher hatten den Weg ins Messehaus gefunden. Mit den Einnahmen aus Katalog, Fotos und Postkarten konnten die Künstler alle Ausgaben decken. Sie machten sogar noch Plus. Hinter den Kulissen wurde gedroht und im nächsten Jahr gab es auch Bemühungen von Folgegenerationen, die das wiederholen wollten, die nun daraus eine rhythmische Erscheinung machen wollten. Und es gab eine Verbandsversammlung, in der die Frau Rackwitz in einer Rede regelrecht den jüngeren Künstlern drohte. Solche Unternehmungen werde man in Zukunft zu verhindern wissen. Mit den alten Slogans, solche Unternehmungen dienen nur dem Klassenfeind und so fort. Die Staatssicherheit eröffnete den operativen Vorgang Salon und trug belastendes Material zusammen. Genug, um alle ins Gefängnis zu bringen. Inoffizielle Mitarbeiter und Verbandsfunktionäre lieferten Informationen, schrieben Berichte, analysierten die negativ-feindliche Grundhaltung der Künstler, die nach ihrer Sicht die Kulturpolitik der DDR unterliefen. Das Nachspiel war eben leider, dass dann diese Ausreiseanträge kamen, ne? Also dass praktisch sich diese Kraft, die sich gebildet hatte, eigentlich auflöste, ne? Das war schade, also aus meiner Sicht jetzt, ich muss das einfach so sagen, ne? Wie das sich für mich dargestellt hat. Ich habe zwar immer die Gründe verstanden, die man dafür haben konnte, aber ich habe eigentlich nie verstanden, warum man diese Kraft, die man erst entwickelt, dann einfach so fallen lässt. Hans-Hendrik Grimling, Lutz Dambeck und Günter Fierit reisten in den Westen aus. Zurück blieben Frieda Heinze, Günter Hunyadt und Olaf Wegewitz. Künstlerisch und auch persönlich gingen die Beteiligten unterschiedliche Wege. Es gab dann ja im Nachhinein, 1 oder 2 Jahre später, nochmal einen Ansatz von jüngeren Künstlern, für uns damals jüngere Künstler, sagen wir mal, aus Leipzig und, glaube ich, auch ein paar aus Halle, die eigentlich bei uns so was wie indirekt angefragt hatten, ob sie nie das übernehmen können, also auch einen Herbstsalon machen könnten. Und wir haben ihnen natürlich zugeredet. Also Frieder und ich, wir haben denen immer zugeredet, weil wir wollten eigentlich, dass Leute sowas machen, dass sowas passiert. Naja, aber es ist nie so stattgefunden. Ne? Da haben sich dann andere Lücken gesucht. Das waren die Grafikbörse und sowas. Das waren ja auch noch Lücken, in die man gehen konnte. Und dann entstanden ja auch langsam so ein paar Galerien wie die Eigenart, die da von Akos Nowacki und Judy Lübke und Ingo Regel so initiiert worden sind. Sagen wir mal, so eine gewisse Erweiterung oder Öffnung hat das schon gebracht. Auch im Geist der anderen. Mehr Mut. Und das fand ich doch ganz gut. Man kann doch nicht gleich zu viel erwarten. Man kann nicht gleich erwarten, dass der Staat zusammenbricht, wenn man sowas macht. Also für mich war das schon entscheidend, dass das so ging. Wenige Wochen nach dem ersten Leipziger Herbstsalon versteigerten die Künstler Arbeiten in einer Leipziger Kneipe, um eine Gruppe jüngerer Maler bei dem Vorhaben zu unterstützen, eine eigene Galerie zu eröffnen. Das waren die Anfänge der Galerie Eigenart, die nach dem Mauerfall durch ihren agilen Galeristen Gerd Harry Lübcke und den Maler Neo Rauch international erfolgreich werden sollte. Die gut eine Generation älteren Herbstsalonger vertritt die Galerie nicht. Vielleicht waren sie zu spröde, zu eigensinnig, zu solitär. Der Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Ein brachliegender ehemaliger Parkplatz. Die weißen Markierungen für die Autostellplätze sind noch zu erkennen. Hier soll einmal das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal errichtet werden. Ab dem 4. September wird hier aber zunächst für einige Wochen ein Medienpavillon stehen. Open-Air-Galerie und Off-Kino zugleich. Hier soll über mehrere Wochen in einem umfangreichen Programm die Diktaturerfahrung in der DDR thematisiert und ein geistiger Brückenschlag zu der ungewöhnlichen Kunstausstellung von 1984 gezogen werden. Der Ort hat Symbolik. Auch diesmal geht es um die Eroberung innerstädtischen Raums. Das ist ja das Tolle an dieser Brache, das soll wirklich eine freie Aktionsfläche werden. Und in dem Moment entspricht das schon auch der Tradition von 84. Ne? Und ich habe da drauf gestanden und habe gedacht, oh Mann, was für eine tolle Sache, ja, dass das gerade in dem Moment jetzt noch, in diesem Jahr, noch so ist, so ganz urban und ganz naturbelassen. Der Name der Aktion, Herbstsalon. Ich glaube, dass dieser Titel, den wir für die Medienperformance auf dem Leuschnerplatz gewählt haben, dass das einfach so ein Erinnern möglich macht an diese Veranstaltung damals und dass es eben halt so ein kleiner Anlass ist, auch besonders diesen Herbstsalon 1984 nochmal in den Blick zu nehmen und zu gucken, was da passiert ist für den Kunstbetrieb hier in Leipzig. Ja. Schon vor 30 Jahren hatte jemand in das Gästebuch geschrieben: Hoffe, dass der nächste Salon genauso aussagestark wird. Eigensinn und Eigenart. Der erste Leipziger Herbstsalon 1984 und seine Folgen. Ein Feature von Doris Liebermann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprachen Anja Herden, Nicole Bogut, Jürgen Hille und Volker Niederfahrenhorst. Ton und Technik Ernst Hartmann und Petra Pellott. Regie Anna Panknin. Redaktion Hermann Theissen.